hier oder wie ist das? Muss doch. Da muss doch rausgehen. Das ist ein Ding. Entschuldigen Sie, Sie haben auch keinen Büchsenöffner zufällig. Oder nicht zufällig, sondern bei sich. Ich meine, ich habe einen hier, aber der ist in Taschenmesser eingebaut und ich kriege das Luder nicht offen geklappt. Ja, lass mal. Sie haben ja Heiligabend jetzt. Und hier, wo ich bin, da haben wir jetzt Mittagsruhe im Hotel. Ich bin gerade erst von Essen hochgekommen, wegen der Vollpension. Unten am Swimmingpool ist es jetzt zu heiß. Um die Tageszeit, in dieser Jahreszeit. Ja, aber ich wollte ja endlich einmal in mein Leben, wollte ich Weihnachten ohne den ganzen Klimbim. Und das können Sie mir glauben. Man kann auch an Kindlein in der Krippe denken, ohne Rotkohl und ohne mit der Gänsekeule zwischen den Zähnen. Denn die Geschenke und die Familie, ich meine, nicht, dass die etwa fies für mich sind, meine Lieben, im Gegenteil. Aber gucken Sie mal bei uns im Ruhrgebiet. Ich hatte doch Weihnachten normalerweise die Angewohnheit, draußen kalt zu sein. Besonders letztes Jahr, wo wir noch Koksheizung hatten. Und da hat mir die Familie letzten Weihnachten an den Gabentisch gelegt, dass ich den ganzen Feiertage mal nicht schippen sollte. Nicht auch keine Asche rausnehmen, sondern die haben sich reihum so im Wecker gestellt und dann wollten sie sie mal. Ich dachte, ich da also bis zum vierten Feiertag meine Ruhe hätte. Höchstens mal so, oh du Fröhliche, dazwischen, ne, diese Sachen. Ja, jetzt, ich hab noch vorher gesagt, ich sag Herrschaften, die Heizung ist wie eine Geliebte. So vorsichtig muss man da nachlegen, nicht? Ein bisschen zu viel, schon fängt es am Kochen an. Und wenn man eine Schippe zu wenig, dann friert bei Frost oben das Klo zu. Naja, jetzt fröhliche Weihnachten. Ach Junge, die Familie war am Heizen. Hatte eine Stinklaune natürlich. Den ersten Tag war es so heiß, dass die Alpenfeilchen weiche Knie kriegte. Und zweiten, da fing die Oma am Niesen an. Und wie unsere Mama den dritten Feiertag saugen wollte und so aus Zufall mal am Baum stieß, nicht da, schmiss der aber alle Nadel auf einmal weg. Nicht? Wie so ein Telegrafenmast mit Lametta stand er da. Naja, jetzt zum vierten Feiertag, da war Einigkeit, hat aber Heizen gar nicht so einfach wäre. Und wie ich am fünften morgens im Keller runterkam, das haben mir der Nachbarn erzählt, ich hätte gebrüllt wie so ein Spieß. Die Frau Ellersieg hat das noch drei Häuser weiter gehört, trotz dass sie gerade die Waschmaschine angeknipst hatte. Nicht? Oh, das war eine Schweinerei. Ich meine, ich will das jetzt hier nicht breitreten. Sie haben gerade Heiligabend und hier ist Mittagsruhe, aber ich habe drei Tage gebraucht, bis ich die Heizung einigermaßen wieder auf Vordermann hatte. Naja, und das war mein Weihnachtsgeschenk. Seit März haben wir Erdgas. Naja, aber ich meine, da habe ich ja hier überhaupt keine Last mit. Nicht so mit Gas oder Koks, nicht, weil das Hotel hier, das ist stark südlich von Äquator. In alle Zimmer vollautomatisches Klimakterium. Nicht, da können Sie hier an Schalter einstellen, wie kalt man es bei die Hitze nötig hat. Und dann gibt auch nicht diese Sachen mit Gefühle und Rührung so, nicht, sondern die Leute, die hier sind, die wollen mal richtig schön, nur, also, weiß ich auch nicht jetzt, jedenfalls, also statt Bescherung, nicht, können sie da Tennis spielen, nicht, denn ist unten am Strand dieses Windförsing, ne, für die Jugend, wo die so im Wasser auf einem Plättbrett stehen, nicht, immer den Hintern ganz weit rausstrecken, dass sie mehr Wind in den Segel kriegen. Ja, und die anderen ältere Herrschaften, die auf die Stuben wohnen, die wollen, wie gesagt, mal Weihnachten richtig ohne. Nicht nichts hören und nichts sehen von dem ganzen Rummel, sondern nach Herzenslust dann mal eine Schnauze voll haben. Und sind übrigens viele Einzelreisende bei, außer mir. Nicht? Und die Dame auf 217 zum Beispiel, von Kettwig ist die weg, nicht? Die hat schon gefragt. Sagt sie, endlich mal Heiligabend alleine, weil sie wollte sich immer schon mal in Ruhe selber bescheren. Deshalb, wenn ich zu ihr rüberkommen wollte, nicht, sie hätte auch noch Lebkuchen aus der Heimat, nicht, so ein Tannenzweig in Plastikbeutel, der wäre noch ganz knackig. Und wenn wir beide da mit Feuerzeug beigehen täten, dann wird der riechen wie zu Hause. Naja, aber ich sag, ich will einmal ohne. Und das ist ehrlich, weil je älter man wird, nicht, desto mehr. mehr haut ein Weihnachten auf die Tränensäcke. Und die sind schließlich auch nicht mehr der Jüngsten. Aber wenn ich jetzt hier die Jalousien hochlassen täte, denn wer da draußen an Heiligabend, wer da Strand und Sonne, mit Krokuspalmen, nicht blauer Himmel, nicht denn diese ewige Jugend, beide junge Leute, wie in dieser berühmten Fernsehreklame. Und dann ist doch auch für unser einen viel schöner, wenn man Weihnachten mal nichts weiter anhaben kann als die Badehose, statt zu Hause bloß die Pelzmütze. Naja, also ich mach dies Jahr Weihnachten ohne Weihnachten. Als Tannenbaum habe ich mir ihn hier zurecht gemacht. Der piekst und tut er genauso. Den habe ich noch extra hier Tannenduft. Kann man nicht. Ja. Und eins ist ja bei mir sowieso, kein Heiligabend ohne Karpfen. Den habe ich hier in der Dose, nicht? Das ist so Sonderangebot. Ja, bloß diesen dörsigen Büchsenöffner, den kriege ich nicht aus dem Taschenmesser raus. Deshalb, wenn Sie mir mal einen pumpen könnten. Haben Sie auch alle brav Ihre Weihnachtskarten geschrieben? Ich finde, da ist eine ganze Psychologie damit verbunden, mit Weihnachtskarten. Wenn ich sie bekomme, dann rate ich gerne, wer sie mir geschrieben hat. Und meistens habe ich sogar recht. Die Weihnachtskarte soll angeblich in Deutschland entstanden sein. In Amerika ist sie inzwischen eine ganze Industrie geworden, die auch zu viel Ironie und beißendem Humor Anlass gibt. Wie denn, was denn? Ein Weihnachtsmann, der einem die Zunge herausstreckt? Wem fällt denn sowas ein? Und auch noch als Weihnachtskarte. Und ein Weihnachtsmann, der den Vogel zeigt? Wir müssen in den höheren Sphären da die Sitten schon verwildert sein. Der Weihnachtsmann kommt von links und der Pilot hätte die Vorfahrt gehabt. Der Weihnachtsmann beim Anschleichen auf den letzten windigen Fichtenzweig. Wem sowas einfällt? Einem gewissen Tommy Ungerer. Der hat vor nichts Respekt. Auf dieser Weihnachtskarte steht ein Tisch voll bepackt mit schokoladenen Weihnachtsmännern. Daneben aber sitzt der Richtige. Und was macht er? Er holt sich einen nach dem anderen und frisst sie. Eine Erfindung von Paul Flora. Weitere Beispiele für Weihnachtskarten, wie sie jetzt in Amerika veröffentlicht wurden, in Buchform. Denn von jeder dieser hämischen, bitteren, unheiligen Ansichten gibt es nur ein einziges Exemplar, das einmal abgeschickt wurde und dann nie wieder. Eingesammelt hat das Mr. Stephen Heller, Obergrafiker bei der Zeitung New York Times. The intent and the content, these things. Sie unterscheiden sich von den handelsüblichen Karten durch Absicht und Inhalt. Es fehlen bei ihnen alle die Klischees, die bei den üblichen Karten immer und immer wieder gebraucht werden. Es gibt eine ganze Gruppe unter den Künstlern, die den Weihnachtsmann parodieren. Immer aber werden die üblichen weihnachtlichen Zutaten ein bisschen umgearbeitet oder komplett ignoriert. Aber der größte Unterschied zu den normalen Weihnachtskarten ist, dass sie an eine einzige Person geschickt wurden. Wenn man sie aufmacht, dann weiß man, dass sie nur für einen selbst gemacht worden sind. Kaum war Mr. Hellers Buch auf dem Markt, da war es schon ein Bestseller in New York. Mr. Hellers Künstlerfreunde machen sich zwar über den Weihnachtsmann her, aber Mr. Heller selbst gesteht, dass er vom glitzernden, singenden, strahlenden New Yorker Weihnachtsgeschäft ganz berauscht ist. Er ist kein Weihnachtsmuffel. In New York sind es jetzt noch 4-5 Stunden, bis die letzten Geschäfte schließen. Geschenke gibt es heute noch keine. Dafür unzählige Räusche in den Bürotürmen von Manhattan. Es ist der Abend der Bürofeste. Und der Whisky aus Pappbechern fließt in Strömen. Trotz Mr. Hellers Offensive gegen die alten, kreuzbraven, manchmal auch ein bisschen hingeheuchelten Karten, waren sie wieder der Erfolgsartikel Nummer 1. Dichter Andrang im Weihnachtskarten-Hauptquartier an der Fifth Avenue. Aus dem Angebot dieses Jahres: Weihnachtskarten für meinen Gatten oder, eine Nummer inniger, für meinen wundervollen Gatten. Das gibt's natürlich auch umgekehrt. Für meine Frau oder für meine liebe Frau oder hier für meine wundervolle Frau. Im Preis ist kein Unterschied. Einen Liebesgruß wie diesen schickt die Belegschaft dem Chef. Ein schlichter Akt der Höflichkeit für den Chef. Oder, wenn's was Ehrerbietigeres sein soll, für einen prima Chef. Alle Bereiche des menschlichen Lebens deckt die Weihnachtskartenindustrie ab. Hier Grüße von Hund zu Hund. Am glücklichsten macht den Empfänger gewiss dieser Typ von Weihnachtskarte mit eingebautem Geldfach für einen schönen Gruß in bar und mit dem Begleittext ganz viel.